muss ich doch noch einmal in das verdammte Haus kommen. Ein Briefchen von meinem Herrn an das gnädige Fräulein, das seine Schwester sein will. Wenn sich nur da nichts anspinnt, sonst wird des Brieftragens kein Ende werden. Ich wäre es gerne los, aber ich möchte auch nicht gerne ins Zimmer hinein. Das Frauenzeug fragt so viel und ich antworte so ungern. Ach, die Tür geht auf, wie gewünscht, das Kammerkätzchen.